Der Wissenschaftspublizist Jeremy Adam Smith hat für die kulturell getriggerte Wirkung der Botenstoffe sogar einen eigenen Begriff geprägt. Wenn sich das Cortisol, das die Aufmerksamkeit nährt, mit dem Oxytocin der Fürsorge vermischt, erleben wir ein Phänomen, das Transportation genannt wird. Der Transport findet statt, wenn sich Aufmerksamkeit und Angst mit unserer Empathie verbinden. Mit anderen Worten, wir sind gefesselt. Für die Dauer der Geschichte verflechten sich unsere Schicksale mit denen der imaginären Personen. Bei der Transportation wird unser Gehirn also durch einen Hormoncocktail in eine Art neurologische Virtual Reality versetzt, in der wir mitfühlen, was eine Figur fühlt. Das ist die mächtige Glückspille, die unser Gehirn beim Geschichtenhören produziert und die auch dafür sorgt, dass wir Inhalte reproduzieren können. In seiner Schrift »Der Erzähler – Betrachtungen zum Werk Michael Leskovs« beschrieb Benjamin letztlich genau diese narrative Transportation, ohne diese Bezeichnung zu verwenden. Je selbstvergessener der Lauschende, desto tiefer prägt sich ihm das Gehörte ein. Wo ihn der Rhythmus der Arbeit ergriffen hat, da lauscht er den Geschichten auf solche Weise, dass ihm die Gabe, sie zu erzählen, von selber zufällt. So also ist das Netz beschaffen, in das die Gabe zu erzählen gebettet ist. Das berühmteste Holzpferd der Geschichte. Lange Jahre dauerte die auszehrende Belagerung der feindlichen Stadt Troja schon, bis ein griechischer Held namens Odysseus endlich die entscheidende Idee hatte. Man solle ein riesiges Holzpferd bauen und es den Trojanern als Weihgeschenk für die Göttin Athene vor die Stadtmauern stellen. Nachdem die Griechen abgezogen waren, holten die Trojaner das Geschenk in ihre Festung. In der folgenden Nacht konnte die Handvoll Griechen um Odysseus, die sich darin versteckt hatte, herausklettern und von innen die Tore für ihre Armee öffnen. Das Ergebnis war eines der größten überlieferten Gemetzel überhaupt. Aber das wird gerne verschwiegen.